is my sound. We'll be right back. and I know these noises. The people, pollution, and traffic in the city. Dangers in the jungle. This is a drill. This is a drill. We'll be right back. Live aus dem Top 10 in Singen am Bodensee, bisschen live auf Satellit. Europaweit könnt ihr uns jetzt sozusagen lauschen, wie wir hier im Süden feiern. Deutschland bei dem Kabel, Baden-Württemberg über Antenne. DJ Mofa als sein Geburtstag heute für euch am Start. DJ Bambuscha, Martin Ayala und der Mann, der Geburtstag hat, DJ Mo. Wir übertragen das Ganze live im Radio schon seit einer Stunde. Ich wünsche euch jetzt so richtig Party machen hören. Ich bin Falk, servus! We'll be right back. Live aus dem Top 10 in Singen. music is just like seeing the colors of trance and feeling the power of acids. Trance and acids. Trance and acids. And acids. And acids. And acids. Trance and acids. Live aus der Diskothek Top 10 hier in Singen am Bodensee. DJ Mo feiert seinen Geburtstag und er hat richtig hochkarätige DJs heute eingeladen. Und einer dieser DJs, der steht jetzt direkt neben mir. Er wird ab 0 Uhr auflegen. Hi Tilo, hi Mr. Warmduscher. Servus Falk, alles klar? Hey, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du siehst ja, also hier kann es einem gut gehen bei der Partymenge. Also ich hätte nicht gedacht, dass einem Sonntag sowas geht. Ja, da kann man nichts zu sagen. Draußen ist eine Schlange. Ja. 200 Meter. Irgendwie, das ist der Abschluss. Leute, egal wo ihr seid, setzt euch ins Auto, kommt hierher nach Singen. Hier ist die Hütte am Kochen. Wer kann es nicht sagen? Ja, und nicht nur die Hütte, also mehr am Kochen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Gogo-Tänzerin angucke, die gerade eben noch vor uns getanzt hat, die kochen auch ziemlich, glaube ich. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Ich glaube, wir lassen das lieber. Geht an die Hose auf und immer zu. Das hast jetzt du zum Glück gesagt. Du bist am 0 Uhr auch auflegen hier. Was können wir von dir erwarten? Dein gewohnten Stil? Ja, ich werde versuchen, die Leute wie immer so ein bisschen zum Feiern zu bringen und habe wieder ein paar schöne neue Sachen dabei. Ja. Mal gucken. So wie wir es eigentlich von dir auch gewöhnt sind, oder? Ich würde jetzt sagen, wir hauen die Hütte kurz und klein, aber es kommt ja noch Martin Eira, also kann ich jetzt kurz und klein hauen. Also bist du heute noch gnädig und lässt die Hütte heute mal stehen, ja? Genau. Okay, dir gleich viel Spaß. Ab 0 Uhr legst du ja auf. Und ich bin noch ein Weilchen mit dabei. Jo, viel Spaß. We'll be right back. Vibe live aus dem Top 10 in Sing. DJ Mo's Birthday Party. Sing geht euch gut. We'll be right back. We'll be right back. Und Techno-Programm für Dolch, Uli Hirter und Jürgen Wiesbeck. We'll be right back. Live, live aus den Top 10 in Singen. DJ Mo hat Geburtstag, hat für euch bis jetzt aufgelegt. Kann ich noch mal was hören für DJ Mo?